Band 1, Kapitel 4 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 1, Kapitel 4. Das Pfingstfest war gekommen. Schon den Tag vorher hatte die Einleitung der frommen Feier begonnen. Strengeres Fasten, häufigerer Gottesdienst, zahlreichere gemeinschaftliche Gebete und Gesänge. Geistliche und Mönche waren, oft aus weiter Ferne, herzugewandert, das hohe Fest in dem seiner Heiligkeit, seiner strengen Zucht wegen berühmten Kloster zu begehen. Es hieß Hagion, Heiligtum. Julian traf in diesen Tagen die Reihenpflicht als Pförtner. Unermüdlich und ohne Klage saß er, wie die schlummerlose Nacht hindurch, so unter dem heißen Sonnenbrand des Mittags vor der Klosterpforte und waltete seines Amtes. Da wankte auf der staubigen Straße vom Norden, vom Taurusgebirge her, in welchem die nackten Wände steil in die Luft ragten, an seinem Stab abermals ein Pilger in brauner Mönchskutte heran. Obzwar noch rüstig an Jahren, war er gebeugt in der Haltung. Die Glut des Tages, die Mühe der Wanderung schienen schwer auf ihn zu lasten. Gleichwohl ging er zu Fuß neben seinem Maultier her. Er bückte sich oft von dem Rand des Grabens, die kargen Halme zu pflücken und sie dem Tiere darzureichen, das dann dankbar zu ihm aufblickte. Als er in Seenähe kam, hielt der junge Pförtner die Hand vor die Augen, die blendenden Sonnenstrahlen auszuschließen. Nun erkannte er offenbar den Wanderer. Hurtig lief er ihm entgegen. Sobald er ihn erreicht hatte, wollte er sich ihm zu Füßen werfen, aber der Ankömmling hielt ihn ab und zog ihn an die Brust. »O Johannes, mein Vater, mein frommer Lehrer«, rief der Jüngling innig und bedeckte die hageren, sonnengebräunten Hände des Pilgers mit Küssen. »Wie wohl tut es mir in der Seele, dich wiederzusehen! Allzu lang bist du mir fern gewesen!« Der Pilger ließ die sanften blauen Augen lang auf den bleichen, erregten Zügen des Mönchs ruhen. »Ja, mein Julianus, ich glaube, es ist gut, dass wir wieder einmal Blicke und Worte tauschen. Ich hatte starke Sehnsucht nach dir, und schwere Träume ängstigten mich um dich. Ich sah dich arglosen umringelt von einer giftigen Schlange, die ihre Kreise näher und näher um dich zog. Die Sorge um deine Seele trieb mich her. Ich finde dich verändert, sehr. Gar wenig jugendlich siehst du aus, eingefallen die Wangen, bleich, nur in der Mitte ein roter brennender Fleck, schwarze Schatten um die Augen. Allzu hell glänzen die aus tiefen Höhlen heraus. Und warum, ich sah es wohl, saßest du mitten im Sonnenbrand statt in dem Schatten des vorspringenden Eckturms?« Der Pförtner schlug die Augen nieder. Gluten schossen plötzlich in die wachsfahlen Wangen. Der schmächtige Körper, der das Mittelmaß nicht erreichte, zitterte. Er wankte. Der andere hielt ihn aufrecht an den Schultern. »Ich ahne, du wolltest dich wieder einmal über das Gebot der Klosterzucht hinauskasteien. Maßlose Abtötung, nein, Peinigung des Fleisches, selbst auferlegte Buße.« Julian barg das Gesicht an seinem Halse und weinte bitterlich. »Mein armer Sohn, mein Liebling, fasse dich, was quält dich so? Oh, lass mich weinen an deiner treuen Brust. Ah, das tut wohl wie Gewitterregen nach verzehrendem Sonnenbrand. Oh, lass mich dir beichten.« »Nicht mir, mein Julian. Was ist denn vom Abte verordneter Beichtiger?« »Lysias.« Da erschrak der Alte und fuhr zusammen. »Aber er lässt mir alle Sünden, die ich beichte, ohne jede Buße. Er lächelt über das, was ich Sünde nenne. Auch über...« Er verstummte. Der Pilger strich ihm über die Stirne. »Auch wohl über den Zweifel«, ergänzte er, »der dir immer wieder auftaucht? Mein armes Kind, du musst nicht zweifeln, darfst nicht grübeln. Glauben musst du oder elend sein. Woher weißt du? Ich liebe dich, darum kenne ich dich. Auch ich war einmal jung, war voll Fleischeslust, aber auch voll Lernbegier, war voll Hoffart, weltlichen Wissens gegenüber den Lehren des Herrn, die freilich wider die Vernunft gehen, weil über die Vernunft. Darum eben müssen wir glauben. Verzage nicht, verzweifle nicht, weil du noch zweifelst, mein Sohn. Du wirst überwinden, glaube mir. Nicht durch die Bücher, nicht durch die Lehre, durch das Leben allein wirst du unlösbar mit Christus verknüpft. Man kann seinen Erlöser nicht ergrübeln, erleben muss man ihn und seine Wahrheit. Vor jenem aber, dessen Namen du vorher genannt hast, vor jenem lass dich warnen, er ist...« Da traf von hinten her ein heftiger Faustschlag den Kopf des Pilgers, dass dessen Reisehut zur Erde flog. Lysias stand zornglühend zwischen den beiden. So wie Julian ihn erkannte, senkte er den Arm, den er rasch zum vergeltenden Streich erhoben hatte. »Er ist dein geistlicher Oberer, du schweifender Mönch. Wie dieses Knaben des pflichtvergessenen Pförtners, der, dem kindischen Herzen folgend, dir entgegenlief, seinen Posten verlassend. Dort stehen, von den anderen Straßen her angelangt, viele Waller vor der heiligen Stätte. Und der Pförtner?« Schon war Julian zurückgeeilt und bat die dort Harrenden um Verzeihung. Einstweilen hob Lysias drohend den Zeigefinger gegen den Ankömmling und grimmig, bösartig blitzte sein Auge wider ihn, als er rief, »Wag es mit mir, um diese Seele zu ringen! Wag es, nur noch einmal mit ihm allein zu flüstern, und er soll dich kennenlernen, du Mörder!« »Wo ist Johannes?« fragte Julian, sobald er die angelangten Gäste über den Hof an die innere Türe geleitet und nun die Außenpforte wieder erreicht hatte. »Umgekehrt!« »Ach, warum?« klagte der Jüngling. »Weil ich es befahl. Er ist Subdiakon, ich bin Presbyter.« »Und warum schlugst du ihn? Und wann werde ich ihn wiedersehen?« »Niemals, so hoffe ich.« »Aber warum?« »Du wagst zu fragen? Weil ich's nicht will. Das genüge dir, Knabe. Aber da ich so töricht bin, dich zu lieben, dich unaussprechlich zu lieben, will ich deine kecke Frage beantworten. Weil er Gift ist für deine Seele, und weil er dich befleckt mit Blick und Wort. Die Schuld Kains belastet seine Seele, und er will dich vor mir warnen. Der Einfältige. Hat er Antwort auf die brennenden Fragen, Erfüllung für den Wissensdrang deines Geistes? Was riet er dir? Glauben. Dumpfes Hinnehmen. Der Narr, der Schwärmer, dem das nagende Gewissen die Klarheit des Gedankens zerrüttet hat. Du zweifelst? Ich sage dir, er ist ein Mörder. Ihm könntest du folgen? Zurück in die Nacht des blöden, blinden Glaubens, in die Knechtung des Verstandes, statt mir in die Freiheit des Gedankens und in das Licht? Nein, du kannst nicht anders. Mir musst du folgen. Warte nur noch, bis dies Fest zu Ende. Die Ausgießung des Geistes, des Heiligen. Jawohl, auch auf dich soll er ausgegossen werden, der Geist meines Gottes, des Lichtgottes. Und erkennen wirst du bald an seinen Wirkungen den Geist jenes Gottes, dem Johannes dient. Ende von Band 1, Kapitel 4.